Thema: Unterwegs mit dem Auto oder dem Rad? Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster: Die Bilder zeigen ein Morgenszenario, das jeder kennt, der in einer größeren Stadt lebt. 7 Uhr morgens. Alle Menschen sind unterwegs, ob zur Arbeit oder zur Schule. Die Problematik, die hier visuell dargestellt wird, ist die Frage, ob es eine gute Idee ist, mit dem Zweirad zur Arbeit zu fahren. Fahrräder sind in vieler Hinsicht einfach besser als Autos. Mit denen kommt man auch ohne große Anstrengung viel weiter. Ich mag Radeln, weil ich dann das Gefühl habe, eine kleine Reise zu machen und weiß, dass mein Körper arbeitet. Menschen, die mit dem Rad zur Arbeit pendeln, halbieren ihr Krebsrisiko. Und es erfordert, zum Beispiel im Vergleich zum Fitnessstudio, keinerlei Disziplin und lässt sich relativ mühelos in die Tagesroutine integrieren. So wie der junge Mann, der jeden Morgen mit dem Fahrrad ins Büro fährt. Genauso wie er praktizieren es viele schon ewig und das bei jedem Wetter, nicht nur bei fahrradfreundlichen Temperaturen. Das Wort Stau kennt kein Radler. Das Rad muss weder betankt noch versichert werden. Es kann überall abgestellt werden, ohne dass der Besitzer wegen Falschparkens Strafzettel bezahlen muss. Und wenn es Radschnellwege in der Stadt gibt, geht es noch schneller. Radfahren ist eine tolle Art, Alltagsstress abzubauen. Dass man wirklich gerne und viel mit dem Fahrrad unterwegs ist und oft den Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad zurücklegt, muss noch nicht bedeuten, dass man aufs Auto verzichten muss. Im Winter würde auch ich das Auto vorziehen, aus leicht verständlichen Gründen. Größere Strecken bzw. Einkäufe erledige ich auch lieber stressfrei und mit Kofferraum. Wenn Stadtmenschen auf den täglichen Ausstoß von PKW-Abgasen verzichten, das heißt etwas für die saubere Luft und dadurch den grünen Planeten tun wollen, nehmen sie ebenfalls das Fahrrad. Das ist dann viel besser, als wenn jeder allein am Steuer sitzend im Schritttempo versuchen würde, im chaotischen Stadtverkehr in den Hauptverkehrszeiten vorwärts zu kommen, wie das auf Bild 1 zu sehen ist. Schlüsselwort hier ist Stau. Betroffen sind auf dem Foto, wie ich sehe, Verkehrsteilnehmer in den Einzugsgebieten von Großstädten, die morgens zur selben Zeit in dieselbe Richtung fahren müssen. Ein Stau kann aus dem Nichts entstehen, wegen Spursperrungen, Baustellen oder Unfällen. Dann kommt eine Staumeldung im Radio und der Zeitverlust ist für Hunderte von Fahrern vorprogrammiert. Das ist natürlich ärgerlich und nervig und man kann nicht sehr viel dagegen unternehmen. Der Chef wird aus dem Auto angerufen und um Entschuldigung für die erneute Verspätung gebeten. Um Staus vorzubeugen, hilft vielleicht, wenn man stark frequentierte Bereiche vermeidet und Smartphone-Apps verwendet, um bessere Routen zu finden. Eine andere Lösung wäre, wenn Familien das Unvermeidliche in den Tagesplan einkalkulieren und eine gute halbe Stunde vor allen anderen von zu Hause losfahren würden. Dann müssten aber auch die Kinder mitgenommen werden, die dann um 7 Uhr unausgeschlafen vor dem Schulgebäude noch eine Weile auf den Unterricht warten müssten. Das ist natürlich auch sehr unangenehm.